Das Nödelsche Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel veröffentlichte am 11. Juli eine offizielle Mitteilung. Laut der Mitteilung wurde am 8. Juli in Tokio das japanische Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz gebildet. Das japanische Vorbereitungskomitee richtete im Namen seines Vorsitzenden an die koreaner Organisationen und Persönlichkeiten im Ausland einen Brief, in dem diese zur Bildung der regionalen Vorbereitungskomitees und des Vorbereitungskomitees der Auslandskoreaner als ihre Dachorganisation aufgerufen wurden.